nicht. In der heutigen Zeit weiß ja jeder, wie das geht. Eigentlich ein ernstes Thema, aber kein ernster Song. Es gibt ja noch so einen saarländischen Schlagersänger, der Wolf de Benki, darauf sind wir stolz. Ja, arbeitslos halt, Saarland. Mir auf keinen Fall. Ich bin arbeitslos, das ist ein schweres Los. Wann nur zieh ich das große Los? Auf dem Arbeitsamt gibt's nur Nietenlos. Naja, dann Prost. Und ich werd nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen oder zum Chef hochgehen. Und ich werde nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen. %93,7% der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland sind selbst schuld daran. Zuerst werden alle zu spät kommen, Arbeitsplatzschläfer, Klohocker und andere Subjekte entlassen. Und ich werde nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen oder zum Chef hochgehen. Und ich werde nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen. Arbeit macht das Leben süß. Ich bin arbeitslos, arbeitslos, da ist ein schweres Los. Ich bin arbeitslos, arbeitslos, da ist ein schweres Los. Ich werd nie wieder. Ich werd nie wieder. Nie wieder.